Und wiederum sah ich alle die Bedrückungen, die unter der Sonne geschehen, da fließen die Tränen der Bedrückten, aber es gibt keinen Tröster für sie, und von der Hand ihrer Bedrücker erfahren sie Gewaltset, aber es gibt keinen Tröster für sie. Da pries ich die Toten, die längst gestorben, mehr als die Lebenden, die noch am Leben sind, und glücklicher als beide den, der noch gar nicht geworden, der nicht zu sehen bekam das schlimme Tun, das unter der Sonne geschieht. Und ich sah alle Mühe und alle Geschicklichkeit im Tun, dass es Eifersucht sei des einen gegenüber dem anderen. Auch das ist eitel und Streben nach Wind. Der Tor legt seine Hände zusammen und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Streben nach Wind. Und wiederum sah ich Eitles unter der Sonne, es steht einer allein da, ohne einen zweiten, auch hat er weder Sohn noch Bruder, und doch ist seiner Mühe kein Ende und seine Augen werden des Reichtums nicht satt. Aber für wen mühe ich mich denn und darbe mir Gutes ab? Auch das ist eitel und eine leidige Mühe. Besser daran sind ihrer zwei als einer, weil sie guten Lohn haben für ihre Mühe. Denn fällt ihrer einer, so kann der eine seinen Genossen aufrichten, aber wehe dem Einzelnen, wenn er fällt, und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Ebenso wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm, wie aber kann es einem Einzelnen warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden ihrer zwei ihm gegenüber standhalten, vollends eine dreifache Schnur ist nicht so bald zu zerreißen. Besser ein Jüngling, der arm, aber weise, als ein König, der alt, aber töricht ist, der sich nicht mehr weiß warnen zu lassen. Denn aus dem Gefängnis ging jener hervor, um König zu werden, obschon er im Reiche dieses als ein Armer geboren ward. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandelten, auf der Seite des Jünglings, des Zweiten, der an jene Stelle treten sollte. Kein Ende war all des Volkes, aller der, an deren Spitze er stand. Gleichwohl freuen sich die Nachkommen seiner nicht. Denn auch das ist eitel und Streben nach Wind. Hüte deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst. Denn herzukommen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer bringen, denn sie sind unwissend, so dass sie Böses tun.